leidet Nacht. Die Strahlen so hell haben dich ausgelacht. Das Licht hat die Nacht vertrieben, ganz leis und doch intensiv. Ich wollte diesen Tag lieben, steht in deinem Brief. Schatten der Nacht, sie sind so kalt. Schatten der Nacht, sie machen nicht halt. Schatten der Nacht, in deinem Gesicht. Schatten der Nacht, man sieht. Schatten der Nacht in deinem Gesicht.